mal im Verkehr. So kommen manche Seuchen einfach her. Verbreitung hier im nördlichen Raum. Für die WHO echt ein Traum. Diese Seuche breitet sich aus. Ab in den Zaunstand ein neues Zuhaus. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Lappermann schlägt doch schon Alarm. Kommt jetzt noch die Wurst in den Darm. Notschlachtung für all den Rest. Schweine bringen uns hier die Pest. Diese Seuche breitet sich aus. Ab in den Zaunstand ein neues Zuhaus. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Keine Pest, keine Pest, es ist die Schweinepest. Keine Pest, ja keine Pest, es ist wie die Schweinepest. Afrikanische Schweinepest, afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest, afrikanische Schweine. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest. Afrikanische Schweinepest.